Kundgabe 3630. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19.12.1945. Kosmos. Veränderungen. Katastrophe. Was sich im Kosmos vollzieht, ist euch unbekannt. Und ihr werdet auch niemals die Gesetze der Natur ergründen so tief, dass ihr zu bestimmen vermöget, wann und wie sich Veränderungen vollziehen, die laut ewigem Heilsplan Gottes sich vollziehen müssen, um das Werk der Neugestaltung der Erde vorzubereiten. Und ihr werdet immer überrascht werden von Geschehnissen, die sich in der Natur abspielen, und daher auch nun unerwartet einem gewaltigen Naturereignis gegenüberstehen, das verständlich ist, dem mit geistigen Augen Schauenden, der Mehrzahl der Menschen aber unfassbar bleiben wird, weil sie nicht den Zusammenhang aller Geschehen, auch der kosmisch bedingten, mit der geistigen Entwicklung der Menschen und alles Wesenhaften erkennen, weil sie auch nicht wissen um das bevorstehende Ende und die Umgestaltung eines Schöpfungswerkes, das nur der geistigen Entwicklung dienen soll und zur Zeit zwecklos geworden ist durch den Gott abgewandten Willen der Menschen. Was sich in der Natur vorbereitet, geht unmerklich vor sich, und die Menschen schenken ihm daher wenig Beachtung. Und doch könnten sie viele Abweichungen feststellen, die sie stutzig machen müssten, so sie aufmerkten und die Schöpfung mehr zu sich sprechen lassen würden. Es gehen Veränderungen im Erdinneren vor sich, die zu Eruptionen führen, welche erst teilweise zum Ausbruch kommen, um dann in festgesetzter Zeit zu einer völligen Zerstörung der Erdoberfläche zu führen, auf dass der ewige Heilsplan Gottes den Verlauf nimmt, den sein Wille bestimmt. Es befreien sich im Erdinneren unzählige geistige Wesenheiten, und Gott gibt seine Zustimmung. Er lässt sie tätig werden zur bestimmten Zeit, weil ihre Tätigkeit nicht seinem Gesetz von Ewigkeit zuwidergerichtet ist. Und die Erde wird erbeben, so diese Wesenheiten tätig werden. Stellenweise wird sie sich öffnen und also dem Wesenhaften den Weg freigeben zu anderer Verformung wie bisher. Und große Veränderungen werden sich vollziehen an der Erdoberfläche, wo diese Tätigkeit stattfindet, zum Schrecken der Bewohner, die einer furchtbaren Naturkatastrophe ausgesetzt sind. Diese aber wird nur ein Vorgeschehen sein für die nachfolgende völlige Zerstörung der Erde. Ein letzter Mahnruf für alle, die sie überleben werden, und ein Hinweis auf das nahe Ende, dem die Menschen zuvor keinen Glauben schenken. Doch die Sprache Gottes wird verständlich sein jedem, der sie verstehen will. Alles, was sich im Universum abspielt, auch jede kosmische Veränderung, ist bedingt von der Entwicklung des Geistigen. Und wenngleich die Menschen es nicht verstehen, zufolge ihrer Unkenntnis, müssen sie doch betroffen werden vom Wirken der Wesen, die im Erdinneren noch gebunden sind und die Freiheit anstreben zum Zwecke ihrer Aufwärtsentwicklung. Zahllose Menschenleben werden diesem Ausbruch des Geistigen zum Opfer fallen und mehr oder weniger reif in das geistige Reich eingehen. Doch auch unzählige Wesenheiten werden frei und können in anderer Verformung zur Höhe streben. Und so ist das gewaltige Naturgeschehen gleichzeitig ein Vorgang zur Erlösung aus endlos langer Zeit des Gebundenseins in der festesten Materie und ein Übergang für das darin sich bergende Geistige in weniger qualvolle Verformung, wie es aber auch den Entwicklungsgang des Geistigen auf der Erde beendet, das im letzten Stadium stand und den freien Willen nützen konnte, zur Erlösung. Niemand kann diesen kosmischen Vorgang vorausbestimmen, so er nicht im tiefen Glauben vom Geist Gottes darüber unterrichtet ist. Denn die göttlichen Naturgesetze sind den Menschen nicht einsichtig, so dass Tag und Stunde stets geheim bleiben wird, bis sich die ersten spürbaren Erscheinungen melden, denen aber vorerst keine Beachtung geschenkt wird. Doch so wie der Tag im Anzuge ist, wird eine große Unruhe alles Lebende befallen, Menschen und Tiere werden es innerlich spüren, und nur die Erweckten werden darüber Aufklärung zu geben imstande sein und doch nicht angehört werden von den weltlich Gesinnten, die eine Zerstörung der Erde nimmermehr gelten lassen wollen und also völlig überrascht werden von dem Ausbruch der Naturelemente. Und Gott kündigt immer wieder dieses Geschehen an. Er lässt die Menschen nicht in Unkenntnis darüber, was sie erwartet in kommender Zeit. Und er beauftragt immer wieder seine Boten, des Kommenden Erwähnung zu tun. Denn der Tag wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und wer achtsam ist, der erkennt auch die Veränderungen, und sein Blick wird geistig gerichtet sein. Denn alles, was kommt, laut ewigem Heilsplan Gottes, hat die Entwicklung des Geistigen zum Ziel, das in Gefahr ist und dem Gottes Liebe helfen will. Amen.